Spinat ist kein Spinett. Pudding nimmt man nicht mit ins Bett, weil das Flecken gibt, die man kaum mehr rauskriegt. Wie schade, Fische haben kein Korsett. Jungen nimmt man nicht mit ins Bett, weil das Flecken gibt, die man kaum mehr rauskriegt. Wie schade, was ist überhaupt noch erlaubt? Was ist überhaupt noch erlaubt? Was ist überhaupt noch genehm? Was ist überhaupt noch genehm? Nimm mir mal was zum Naschen mit ins Bett. Schoko nimmt man nicht mit ins Bett, weil das Flecken gibt, die man kaum mehr rauskriegt. Wie schade, Pflanzen haben selten Tourette. Popcorn nimmt man nicht mit ins Bett, weil das Flecken gibt, die man kaum mehr rauskriegt. Wie schade, was ist überhaupt noch erlaubt? Was ist überhaupt